So schiffte man sich denn ein und fuhr mit dem Kursschiff nach Ithaka, den Peloponnes, und landete bei angenehmster Witterung in der Mündung des Peneios, entschlossen, das schmutzige Abenteuer in Angriff zu nehmen. Doch überstieg der Mist jede Erwartung. Waren zuerst nur einzelne Pfützen zu sehen, mehrten sie sich, wuchsen zusammen, besonders für Herkules peinlich, der nur mit der Löwenhaut bekleidet, wie es seine Gewohnheit war, und barfuß nach Heldenart immer bedenklicher auszusehen begann. Es war fürchterlich. Die Hauptstadt, die unvermutet, ohne Konturen, plötzlich einfach vorhanden war, als ein riesenhafter Misthaufen inmitten eines noch riesenhafteren Misthaufens, die wimmelnden Menschen in ihren hohen Stiefeln, dazu unsere eigene, doch an Sauberkeit gewöhnte und nun so heruntergekommene Gestalt, die warme Stallluft, das nie aussetzende gesunde Fliegen, das gekrächste Raben, die diese Fliegen fraßen und fett wie Gänse fast nicht mehr fliegen konnten, die barbarische Begrüßungszeremonie mit der Küsserei, das nachfolgende Bankett mit der grauen, erregenden Art, wie man in diesem Lande Unmengen von Schweinen und Ochsen und Tonnen von Bohnen verzehrte, ganze Fässer von Kornschnaps leer trank und dazu unendliche Festreden hielt. So ging das stundenlang. Endlich, spät in der Nacht, ließen wir unsere Zelte auf einen Fels schaffen, der in der Nähe von Elis wie eine Insel aus den Mistmeeren ragte, mit einer silbernen Quelle, worin wir uns säuberten. Es ging gegen Morgen. Der Mond war in Sinken begriffen, Stille, nur die Quelle murmelte. Ich schlief in meinem Zelt, die Sklaven zusammengerollt irgendwo, nur Deianeira konnte nicht schlafen. Sie saß auf der Löwenhaut des Nationalhelden und starrte in den Mond, der selbst Elis Mistgebirge in sanfte blaue Hügel verwandelte. Und mit einem Male stand ein Jüngling vor ihr, unbeholfen und in hohen Stiefeln. Deianeira blickte ihn mit großen Augen verwundert an. Wie weißer Marmor glänzte ihr Leib durch das Halbdunkel, so schön, so gewaltig, dass der junge Mann die Augen nicht wieder aufzuschlagen wagte. Wer bist du? Ich. Kannst du nicht reden? Ich bin Phyleus, der Sohn des Augias. Was willst du? Ich bin gekommen, Herkules zur Besichtigung des Mistes abzuholen. Mitten in der Nacht? Verzeih. Willst du mir nicht die Wahrheit sagen? Ich kannte nichts anderes als Pferde, Ochsen, Schweine, bevor ihr gekommen seid. Ich wuchs auf, wie jeder in Elis aufwächst, im Mist roh, handfest, gut geprügelt und gut prügelnd. Doch nun habe ich Herkules gesehen und dich und das ist, als würde ich zum ersten Male Menschen sehen. und als wäre ich nichts weiteres denn ein zottiges Tier. Darum bist du hierher gekommen? Ich musste in eurer Nähe sein. Du bist noch jung. 18 Jahre. Willst du dich nicht zu mir setzen? Du bist doch, ich meine, nie vorher sah ich eine unverhüllte Frau. Oh, ich bedecke mich mit der Löwenhaut. Willst du nun kommen? Wenn ich darf. Ich bin müde, aber ich konnte nicht schlafen. Ich hatte Angst vor diesem Land, vor diesem Mist, vor den vielen Fliegen und Käfern und vor diesen ungefügen Menschen, die so viel essen und so ernste Gesichter dabei machen. Ich fürchtete mich, und wie der Mond sich mit einem Male neigte, ganz plötzlich gegen die Hügel hin, war es, als greife etwas Unbekanntes nach mir, Herkules, und mich zu töten. Da bist du gekommen, ein junger Mensch mit einem warmen Leib und mit guten Augen. Ich habe Vertrauen zu dir. Ich will meinen Kopf in deinen Schoß legen und nicht mehr Angst haben, wenn der Mond nun versinkt. Doch wie der Mond untergegangen war und die Sonne kam und wie sich die sanften blauen Hügel wieder in Mistberge zurückverwandelten, machte sich Herkules an die Arbeit. Die Hölle erwartete ihn. Er fuhr über schauerliche, stinkende Meere, traversierte fürchterliche Pässe zwischen himmelragenden Massen, kletterte Millionen von Hühnern aufscheuchend über riesenhafte Fladen, Mistkäfer im Bart und den Leib dicht mit metallenen Fliegen besetzt. Gefahren drohten, Abgründe. Und als der Nationalheld wieder zum Vorschein kam, begab er sich zu Augias. Ich werde die Flüsse Alpheios und Peneios durch das Land leiten und den Mist ins Meer schwemmen, Präsident Augias. Ein kluger Plan. Nur muss die Säuberungskommission und das Wasseramt noch unterrichtet werden. Eine reine Formalität. Da Herkules seine Arbeit noch nicht beginnen konnte, weil die Säuberungskommission und das Wasseramt für die Formalität ihrer Zustimmung offenbar einige Zeit brauchten, kam es, dass Phyleus den Helden und Deianeira täglich besuchte und so mit einer höheren Möglichkeit des menschlichen Daseins in Berührung kam. Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Denn der über die Nacht des Meeres, wenn gegen den Winter wehete Südwind, fährete aus in geflügelten, sausenden Häusern. Das ist schön, was du da sagst, Deianeira. Ein Gedicht des Sophokles. Phyleus. Wir kennen keine Gedichte. Wir brauchen die Sprache nur, um Vieh einzuhandeln. Und der himmlischen erhabene Erde, die unverderbliche, unermüdete, reibete auf mit dem strebenden Pfluge von Jahr zu Jahr, treibt sein Verkehr er mit dem Rosse Geschlecht und leicht träumender Vögel Welt bestrickte und jagt sie und wilder Tiere Zug und des Pontos Salz belebete Natur mit gesponnenen Netzen der kundige Mann. Ich verstehe diese Worte. Der Mensch soll über die Erde herrschen. Dazu ist uns die Erde gegeben, dass wir das Feuer bändigen, die Gewalt des Windes und des Meeres nutzen, dass wir das Gestein zerbrechen und aus seinen Trümmern Tempel und Häuser bauen. Und du solltest einmal Theben sehen, meine Heimat, die Stadt mit den 7 Toren und der goldenen Burg Kadmeia. Es ist schön, eine Heimat zu besitzen, die man lieben kann. Die Heimat soll man immer lieben. Ich kann die meine nicht lieben. Wir beherrschen unser Land nicht mehr. Es beherrscht uns mit seiner braunen Wärme. Wir sind eingeschlafen in seinen Ställen. Herkules wird ausmisten. Ich fürchte mich davor. Fürchten? Auch hier soll es einmal Tempel gegeben haben. Auch sagen einige, sie seien unter dem Mist noch erhalten. Wenn nun einmal Herkules ausmistet, werden vielleicht auch herrliche Gebäude bei uns sein wie in Theben. Vielleicht sogar eine Königsburg, die Augeia, wie man glaubt. Und mein Land wird ähnlich sein wie das deine. Doch sie, Deianeira, davor habe ich Angst, dass alles wieder von vorne anfangen, dass der Mist wieder kommen, dass die ganze Herkulesarbeit unnütz sein wird, weil wir es nicht verstehen, ohne Mist zu leben, weil uns niemand die Möglichkeit des Menschen zeigen wird, sein Vermögen große und schöne, wahre und kühne Dinge zu tun, weil der Mist nur das Sinnbild unseres Unverstandes und unserer Unkenntnis ist. Ich fürchte mich vor der Zukunft, Deianeira. Soweit waren die Dinge in Elis gediehen. Alles schien sich zum Wohle, zum Heil des Landes zu wenden, ein freundlicher Stern über allem zu walten. Doch war nicht ganz zu übersehen, dass dem Ausmisten, sollte es jetzt in die Tat umgesetzt werden, mit einem Male einige Schwierigkeiten gegenüberstanden. Nicht nur, dass das Wasseramt sich noch nicht entschließen konnte, auch in der Säuberungskommission wurden Bedenken laut, die umso eindringlicher waren, als sie von Politikern vorgebracht wurden, die selber von der Notwendigkeit des Ausmistens tief überzeugt waren. So sagte etwa Pentheus vom Säuliboden, der Präsident des Kulturkomitees: Es ist mir als Präsident des Kulturkomitees eine Pflicht, die Säuberungskommission des Großen Rats darauf hinzuweisen, dass das Ausmisten die Gefahr in sich birgt, Kulturwerte unserer Heimat zu beschädigen, ja zu zerstören. Unter dem Mist sind immense Kunstschätze verborgen. Dieses Kulturgut nun mistet man aus, und ich sehe auch keinen anderen Weg, als die Flüsse Alpheios und Peneios durch unser Gebiet zu lenken, könnte durch die Wasserfluten beschädigt, ja, wie zu befürchten ist, zerstört werden. Und da unser Patriotismus weitgehend auf diesen kulturellen Gütern ruht, läuft auch er Gefahr, bei einer allgemeinen Ausmistung zugrund zu gehen. Nun könnte man einwenden, die ganzen Befürchtungen seien hinfällig, weil man die Kunstschätze ja gar nicht sehe, da sie unter dem Mist begraben sind. Doch muss ich gerade hier ausrufen, es ist besser, dass diese kulturellen Güter, die ja unsere heiligsten Güter sind, zwar nicht sichtbar, aber doch eben noch vorhanden sind, als überhaupt nicht mehr vorhanden. Bilden wir eine Kommission? Beschlossen schon, wir bilden eine Kommission. Kadmos von Käsingen hat das Wort. Meine Herren vom Säuberungsausschuss, als Vorsitzender des Heimatvereins möchte ich meinem Vorredner Pentheus vom Säuliboden insofern zustimmen, als auch ich die unter dem Mist verborgenen Kunstschätze als unsere heiligsten Güter betrachte. Doch der Ansicht, meine Herren, dass die Fluten diese heiligsten Güter beschädigen könnten, kann ich nicht beitreten. Diese Ansicht scheint mir die Notwendigkeit des Ausmistens, von der wir alle zutiefst überzeugt sind, zu hintertreiben. Nein, meine Herren, was ich befürchte, ist vielmehr, dass unsere heiligsten Güter unter dem Mist gar nicht vorhanden sind, weil sie eben nur in unserem Glauben existieren. In diesem Falle, meine Herren, wäre das Ausmisten ein großes Unglück, ja geradezu ein Verrat an unseren heiligsten Gütern. Die Hoffnung der Nation, sie unter dem Mist zu finden, zerrönne in nichts. Der ganze Stolz des Elias auf seine Vergangenheit, sein Patriotismus, erwiese sich als eine Utopie. Da unsere heiligsten Güter jedoch für die Nation notwendig sind, und da missten wir nicht aus die Frage, ob es sie gibt oder nicht gibt, offen bleibt, was wieder praktisch, politisch nüchtern gesprochen, so viel ist, als wären unsere heiligsten Güter vorhanden, so glaube ich, dass wir uns das Ausmisten, von dessen Notwendigkeit ich, wie gesagt, zutiefst überzeugt bin, doch noch sehr überlegen müssen. Bilden wir eine Gegenkommission? Beschlossen schon. Wir bilden eine Gegenkommission. Kommission kosten Millionen. Ob sich diese Millionen lohnen, klären nur neue Kommissionen. Der Mist nimmt zu. Wir kommen zu spät. Das kommen wir nie. In der ehelichen Politik, in der ehelichen Politik, ist es nie zu spät, doch stets zu früh. Dieser hemmungslose Ausbruch der Kommission kam für uns, die wir mit der ehelichen Politik nicht vertraut waren, überraschend. Die Lage war verzweifelt. Geld besaßen wir nicht. Das Ende der Kommission war nicht abzusehen. Und zudem stellten sich nun wieder die Gläubiger ein. Herkules sah sich gezwungen, im elischen Nationalzirkus Tantalos aufzutreten. Er rang mit einem Mammut, dann mit Zweien, boxte mit einem Gorilla, stemmte Gewichte. Ruck! Beachten Sie, Mesdames, Messieurs, lesen Gentlemen, meine Damen und Herren, das Muskelspiel des Helden, diese Symphonie der Kraft. Erzittern Sie, erschauern Sie, eine einmalige Gelegenheit, männliche Schönheit in höchster Vollendung zu bewundern. Deianeira, Phyleis, es ist schändlich. Der Mann, der unser Land ausmisten könnte, diese einzige wirklich positive Kraft, muss im Zirkus auftreten. Wir haben Geld nötig. Ruck! 1000 Tonnen, meine Damen und Herren, 1000 Tonnen! Ich bin sicher, dass es doch noch zum Ausmisten kommt. Du wirst sehen, Deianeira, der Direktor vom Wasseramt steht durchaus positiv dazu. Das ist schön von ihm. Ruck! Glaube nur, Deianeira, glaube fest daran, dass es uns gelingen wird, Elis auszumisten, hier ein menschenwürdiges Land zu errichten. Glaube immer daran. Doch als Herkules vom Zirkus auf den Felsen zurückkehrte, fand er mich mit einem Briefe vor. Der König von Stymphalien, verehrter Meister, bietet eine Summe, die beträchtlich zu sein scheint, doch noch genau zusammengezählt werden muss, da die Stymphalier anscheinend nur bis 2 zu zählen wissen, für den Fall, dass sie sich, verehrter Meister, entschließen wollten, Stymphalien von Vögeln zu reinigen, die ein besonders unangenehmen Kot von sich geben, eine Arbeit, die zwar womöglich noch schmutziger ist, als die nun nicht zustande gekommen, in Elis doch in Anbetracht. Ich wagte nicht weiter zu sprechen. Herkules sah mich an. Er zitterte am ganzen Leib. Ich glaubte schon, er wolle sich auf mich stürzen, als auf einmal Deianeira neben ihm stand. Sie hatte alles gehört. Deianeira. Mein Freund? Du weißt, wie es um mich steht. Ich weiß es. Entscheide nun. Wir gehen nach Stymphalien. Dieses Land ist noch schmutziger als Elis. Ich werde bei dir sein. Polybios, wir brechen auf. Noch diese Nacht, damit uns kein Gläubiger sieht. Nach Stymphalien. So brachen wir auf und am nächsten Morgen fand Phyleus, der herangestürzt kam, um zu melden, dass der Direktor des Wasseramts voraussichtlich endgültig für das Ausmisten eintreten werde, den Fels leer. Die Frau, die ihm gezeigt hatte, dass es jenseits seiner missgestalteten Heimat Schönheit und Geist gab, die ihm offenbart hatte, was sein Land hätte sein können, hatte ihn verlassen.